warst du hier. Doch mit diesem Augenblick war klar, es zieht mich hin zu dir. Für Momente habe ich gezögert, dann sprach ich dich an. Etwas unsicher vielleicht, ob ich so viel Mut haben kann. Komm heut Nacht, fang die Sterne mit mir ein. Gib mir einfach das Gefühl, heute nicht allein zu sein. Komm heut Nacht, was ich brauche, das bist du. Meine Sehnsucht kennt das Ziel, keine Lüge, kein Tabu. Deine Freunde glauben nicht daran, sie wollen nicht verstehen. Und ich spür die Blicke hinter mir, wenn wir zusammen gehen.